from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 51, wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin. Mehr Infos holt ihr euch unter basket.de und facebook.com/basket. Ja, hallo auch von mir. Wir haben uns eigentlich fast noch überlegen müssen, ob wir nicht einen Emergency-Podcast machen, weil die Neuigkeiten natürlich überwältigend sind, was jetzt nicht nur die All-Star-Starter betrifft. Nein, wir reden natürlich über David Blatt, der gefeuert worden ist als Coach von den Cleveland Cavaliers. Und da gibt's natürlich jede Menge Stoff, den wir zu besprechen haben, weil da kann man wirklich mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken und viel diskutieren, glaube ich. Ja, das ist am Freitag war das, ne? Ist das wie eine Bombe eingeschlagen? Ich hatte ganz zufällig mal am Freitagabend geguckt, ob es Neuigkeiten in unserem Twitter-Account gibt. Und in dem Twitter-Account, wo ich dann in den News war, habe ich dann diesen Post von Wash gesehen, der direkt diese Bombe gedroppt hat, wenn man so will, dass David Blatt entlassen worden ist. Und dann mussten wir das natürlich auch direkt euch auf den bekannten Kanälen verbreiten. Ja, verrückte Geschichte. Ich glaube, wir beide werden das jetzt mal so ein bisschen aufarbeiten, sind uns aber, Entschuldigung, schon einig, dass Sportliches wahrscheinlich dann doch die richtige Entscheidung war, aber der Zeitpunkt und die Art und Weise sind ein bisschen komisch, oder? Ja, in erster Linie ist es natürlich erstmal total überraschend, dass man einen Coach feuert, der so erfolgreich auf dem Papier zumindest in seinen ersten beiden Saisons als NBA-Headcoach gestartet ist. Diese Saison mit 30 Siegen und 12 Niederlagen ist Cleveland wieder einmal, muss man ja sagen, absoluter Favorit darauf, in die Finals einzuziehen und sich die Krone des Ostens zu schnappen, ohne wirklich großen Widerstand, vielleicht dann in den Conference Finals. Das geht ja sozusagen schon so ein bisschen als fertiges Setup, dass Cleveland sich dafür qualifizieren wird. Wie ihr vielleicht wisst, Cleveland hat auch eine der höchsten Payrolls in der Geschichte der Liga. Das heißt, mit über 110 Millionen ist der Kader weit, weit in den Luxury Tax gefilden. Und demnach ist natürlich ein Riesendruck jedes Jahr, dass LeBron älter wird, muss gewonnen werden, muss ein Ring her. Die Finals sind nicht genug. Und das führt uns ja eigentlich auch schon zu dem Zitat, das Dan Gilbert dann genannt hat und mit dem er dann gerechtfertigt hat, wieso er dann den roten Knopf gedrückt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, David Blatt gefeuert hat. Er hat dann nämlich gesagt, ja, Siegen ist nicht genug. Nur Siegen ist nicht genug. Ja, ich glaube auch, also am Montag gab es ja das Spiel dann gegen die Golden State Warriors, wo sie zwischenzeitlich mit 43 Punkten zurücklagen. Und da wurde eben nochmal deutlich, was du gerade gesagt hast, also durch den Osten marschieren quasi, vielleicht bis auf die Bulls, gestern gab es ja dann eine Niederlage, ist schon die zweite in dieser Saison oder das zweite Mal, dass Cleveland verloren hat. Aber sonst gibt es da nicht wirklich große Konkurrenz, die dem Kader gefährlich werden könnte. Aber man sieht eben, dass die Diskrepanz zwischen Cleveland und den beiden Top-Teams, vor allem den beiden Top-Teams aus dem Westen, nämlich San Antonio und Golden State, viel zu groß geworden ist. Und jedes Mal im Aufeinandertreffen seit den Finals, sie haben jetzt sowohl zweimal gegen Golden State verloren, als auch einmal gegen die Spurs, relativ deutlich, ohne wirklich eine Chance zu haben, das Spiel für sich zu entscheiden. Und ich glaube, das nagt an LeBron und den Cleveland Cavaliers noch viel mehr, als wenn sie vielleicht 5 Niederlagen mehr im Osten gehabt hätten. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir dass diese ganze Diskussion in zwei Teile teilen. Das eine ist so ein bisschen das, was du jetzt schon angeteasert hast, die taktische, die sportliche Sicht der Dinge. Ich glaube, da lohnt es sich mal drauf zu schauen, macht es überhaupt Sinn? Wie standen die Cavaliers jetzt neben dem, was du gerade gesagt hast, eigentlich da taktisch im Hinblick auf den Kader und das Spielermaterial? Und die andere Sicht der Dinge wäre natürlich so ein bisschen diese moralische dass man ein bisschen hinter die Kulissen blickt oder zumindest so tut, von dem, was man jetzt bislang an Informationen bekommen hat aus diesem Hintergrund, die Quellen, die immer ungenannt bleiben wollen, in diesem Moment muss man dieses Grundrauschen erstmal ein bisschen filtern. Aber ich glaube, dass man da ein ganz gutes Puzzle zusammensetzen kann, was da eigentlich wirklich passiert ist. Dass es eben Power Move war im Zweifel, wo ganz viele unterschiedliche Interessen sich ausgespielt haben oder gegeneinander gesetzt waren. Und ich glaube, da lohnt sich auch nochmal ein bisschen drauf zu schauen. Sollen wir vielleicht erstmal anfangen mit dem Erstgenannten, mit der taktischen Sicht? Ja. Du hast es eben gesagt, wir haben jetzt zu zweit noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe eben einfach nur mal losgefeuert und habe gesagt, ja, eigentlich kann ich schon rein sportlich bezogen verstehen, dass sie David Blatt den Laufpass gegeben haben. Wie sieht das bei dir aus? Was hältst du generell von ihm? Ja, also wie man so schön sagt, Sample Size ist halt bis auf Cleveland, ist er für mich noch nicht in Erscheinung getreten. Ich kann jetzt nicht groß beurteilen, er war ja ein sehr erfolgreicher Trainer in Europa. Inwieweit das seine Erfolge oder die Erfolge seiner Teams da vor allem am Coaching gelegen haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es gab immer wieder Dinge, die auch so sportlich ihn nicht so im besten Licht erscheinen haben lassen, sage ich mal. Also ihm wird zum Beispiel nachgesagt, und das ist wohl so ein Ding, was man schon aus mehreren Quellen gehört hat, dass er aus Timeouts Plays aufmalen auf dem Taktikbrett, das ist nicht so ganz, sagen wir mal, sein Steckenpferd. Dann erinnere dich in den, den letzten Conference Finals, hat er eigentlich ein Timeout genommen, obwohl das Team keins mehr hatte, was ein technisches Foul und damit wahrscheinlich die Niederlage und den 3-1 Rückstand in der Serie gegen Chicago bedeutet hätte. Der Schiedsrichter hat es aber aus seiner Sicht zum Glück überhört. Das war natürlich eine Sache, die dir nicht, also wenn du ohnehin schon kein gutes Standing in der Mannschaft hast, die dir dann nicht unbedingt weiterhilft. Plus das letzte Play hat LeBron, was er aufgemalt hat, wo LeBron eigentlich den Ball reinbringen sollte, hat LeBron umgeworfen, sich den Ball geschnappt und den Dreier dann selber reingeknallt. Und auch das ist, glaube ich, aus kabineninterner mal an den Rand gestellt, aber aus sportlicher Sicht ist das natürlich ein Genickschlag für jeden Coach, denke ich. Ja, ich glaube schon, dass er so die Fundamentals drauf hat, sonst hätte er natürlich nicht den Job bekommen bei den Cavaliers und wäre jetzt auch nicht schon über Jahrzehnte hinweg so ein erfolgreicher Coach in der Euroleague gewesen. Aber die Euroleague ist halt auch einfach mal ein anderes Pflaster. Da hast du nicht mit Spielern zu tun, die eine eigene Marke haben, 20 Millionen im Jahr verdienen und natürlich dann auch 15 Egos im Team, die mal stärker, mal weniger stark dann eben den Fokus auf sich haben wollen. Und das ist sehr schwierig, das unter einen Hut zu bekommen. Ich glaube, dass diese kleinen Sachen, die man jetzt so hört, auch wie er im Training sich verhalten hat, dass er da sehr eigene Methoden zuerst hatte und nachher, als er dann realisiert hat, dass er eben den Respekt und vor allem halt eben auch die Unterstützung seiner Starspieler braucht, hat er dann so ein bisschen den 10. bis 15. Mann im Kader dann ein bisschen vernachlässigt und hat da seine Starspieler ziemlich in den Fokus gerückt und hat so peu à peu im Prinzip das Vertrauen des gesamten Kaders verloren. Sodass es, glaube ich, am Ende nicht wirklich von den Spielern Stimmen gab, die sich irgendwie dagegen aufgelehnt hätten oder die Kritik dann bei den Media Sessions dann irgendwie abgewichen hätten von ihm. Man muss sich das ja auch vor Augen führen. In der NBA wird geduscht und dann stehen sofort 20 Reporter vor dir, die dir Mikrofone unter die Nase halten und Handys, die alles aufnehmen, was du sagst, und dann musst du PR-Profi für sein. Und die meisten Spieler sind PR-Profis. Das heißt aber eben auch, dass wenn sie bestimmte Sachen nicht sagen, dass das dann einiges verrät über das Beziehungsgefüge im Team. Und da hat man eben schon ein bisschen gesehen, dass der richtige Weg in Anführungsstrichen für Blatt nicht eingeschlagen worden ist. Ich rede aber jetzt schon recht viel über diese Nische, über die wir eigentlich gleich erst sprechen wollten. Rein sportlich haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, hat er es halt nicht geschafft, Kevin Love wirklich zu integrieren. Und ich glaube, das ist auch einer dieser Faktoren jetzt gewesen beim Spiel gegen die Warriors, wo Kevin Love teilweise vorgeführt worden ist defensiv, dass dann wirklich Leute gefragt haben, ja, wie kann es denn sein, dass in diesem Team 4 Max-Spieler stehen und im Prinzip nur 2 von denen, von dem einer, Kyrie Irving, nämlich häufig verletzt ist, wirklich einen Impact auf so eine Finals-Serie haben könnten. Und das ist natürlich eine Frage, die sowohl der Coach beantworten muss, als auch dann ultimativ der GM, der sich mit dieser Entscheidung ja selber auch ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt hat. Ja, also anfangs, ich glaube, David Blatt hat den Job auch bei den Cleveland Cavaliers unter anderen Voraussetzungen übernommen. Der Artikel von Brian Windhorst von ESPN, der so der Haus- und Hofschreiber der Cleveland Cavaliers ist, der macht das nochmal ganz schön deutlich, wo er gesagt hat, naja, David Blatt wurde in seinem Pitch für das Team, also wo er sich quasi erklärt hat als Coach und das Team ihn dann ausgewählt hat, wollte die Princeton-Offense laufen lassen. Das hat aber LeBron nach ungefähr 10, 15 Spielen, erinnere dich mal an das erste Jahr, wo sie, glaube ich, nach zu jetzt knapp der Halbzeit der Saison in einem 500-Record dastanden, bis sie dann diesen Run zum Ende hingelegt hatten. Das hat LeBron alles umgeworfen. LeBron sollte viel mehr vom Ball wegarbeiten, hat er nicht gemacht. LeBron war dann natürlich auch mit den Verletzungen von Kyrie Irving eigentlich der Playmaker im Team, hat viele Plays selber gemacht. Kevin Love wurde nur noch an die Dreierlinie gestellt, wie du gesagt hast, da haben wir uns letzte Woche schon drüber unterhalten. Also im Grunde ist David Blatt ja angetreten, als sie ihn ausgewählt haben, als Coach, der ein Team entwickeln soll von Andrew Wiggins und Kyrie Irving. Ein paar Wochen später, nachdem er den Job unterschrieben hat, Anthony Bennett natürlich auch. Genau, der andere Anthony First Bennett, selbstverständlich. Der andere Hoffnungsträger. Und ein paar Wochen später kamen Kevin Love und LeBron James dazu und dann bist du sofort, also das Team hat sich um 180 Grad gedreht, die Erwartungshaltung ist riesig, die Media Attention, so dass du erstmal, also er hätte vielleicht sogar in Ruhe arbeiten können am Anfang, so bleibt LeBron in deinem Team ist, kannst du nicht mehr in Ruhe arbeiten, gerade mit dieser Story Cleveland nach Hause und so weiter. Vielleicht ist das auch alles ein bisschen viel geworden und hätte er das vorher gewusst, hätte er den Job auch vielleicht gar nicht so angenommen, wer weiß. Ja, ein Zitat, was ich mir rausgeschrieben habe von Kyrie Irving, ist dann auch vielsagend, der nämlich nach dem ersten Spiel in der letzten Saison, das dann natürlich gleichzeitig auch das erste Spiel von Blatt als NBA Head Coach war, hat nämlich Irving gesagt, ja, wisst ihr was, eigentlich müssen wir den Gameball jetzt dem Coach geben, weil es das erste Mal ist, dass er NBA ist. Und dann hat er gesagt, Zitat, I call him the Virgin of the NBA. Das ist ein Zitat von einem Spieler, von seinem Point Guard, auf den Coach bezogen, nach dem allerersten Spiel in der NBA. Und das zeigt natürlich, dass der Respekt von Anfang an irgendwie nicht wirklich da war. Und ich glaube auch, dass diese Starspieler, allen voran LeBron, nicht wirklich einverstanden waren mit der Idee, jetzt da jemand aus dem Ausland irgendwie vorgesetzt zu bekommen, der vielleicht denkt, dass das besser wüsste oder sowas. Dieser Graben durchlief durchgehend durch das Team der Cleveland Cavaliers und ist so ein bisschen in diesem von dir zitierten Moment in den Conference Finals dann eben kumuliert, dass man wirklich gesehen hat, ja okay, hey, dieses Team geht nirgendwo hin. Und ich weiß nicht, manchmal hilft es ja auch, die eigenen Erfahrungen so ein bisschen als Beispiel heranzuziehen. Viele von euch werden auch schon hobbymäßig oder vielleicht auch ein bisschen ambitionierter in Teams gespielt haben. Und wenn man da mal wirklich einen Trainerwechsel mitgemacht hat, dann weiß man, wie die erste Training-Session dann aussieht. Ne? Da muss man sich wirklich erstmal den Respekt verdienen. Und das ist ein ganz, ganz schmaler Grat. Gerade in der ersten Zeit, wo es dann auch sehr viel schief ging. Ja, der Verein hat auch vielleicht nicht unbedingt die beste Grundlage für den Respekt von David Blatt gelegt. Denn wenn wir jetzt mal drauf schauen, wie es auch weitergeht, wurde damals, als David Blatt geholt worden ist, Tyronn Lue immer schon wieder als Head Coach gehandelt, ist dann aber Assistant Coach geworden. Und das meiner Meinung nach machst du eigentlich auch nicht, dass du sagst, diese beiden Trainer könnten für uns als Headcoach in Frage kommen. Ich nehme den einen und der andere wird der Co-Trainer. Ich glaube, da sind Spannungen vorprogrammiert, wenn der Coach sich auch nicht selber seinen Assistant-Stab irgendwie selber zusammensuchen kann, sondern quasi der andere, der auf diesen Job gepitcht hat, wenn der dann direkt hinter dir ist. Und ja, die Beziehung von Tyronn Lue zu den Spielern war offensichtlich in den letzten Monaten immer eine bessere als zu David Blatt. Man sagt sogar, er hätte teilweise die Timeouts ausgerufen und LeBron hätte sich auf der Bank ausschließlich nur noch mit ihm unterhalten. Das finde ich auch alles so ein bisschen schwierig. Also auf der einen Seite, ja, hat Blatt es bestimmt nicht geschafft, sportlich das Maximum aus dem Team rauszuholen. Auf der anderen Seite, finde ich, tut man ihm da auch ein bisschen Unrecht, beziehungsweise weiß ich nicht, inwieweit er überhaupt eine wirklich faire Chance gehabt hat, weil, wie du schon sagtest, wenn ein junger Spieler wie Kyrie Irving, der, wenn wir mal ehrlich sind, noch nichts in seiner Basketballkarriere gerissen hat, dann die Erfolge des David Blatt in Europa überhaupt nicht anerkennt, indem er sagt, wir haben hier einen Rookie-Coach, der ist die Jungfrau oder Jungfräulichkeit in der NBA, dann hat das schon für mich ein Stück weit mit fehlendem Respekt und auch Unprofessionalität zu tun. Ich gebe dir absolut recht. Und da hat man dann auch recht schnell schon sehen können, dass Tyronn Lue das nur als Übergang sieht, bis er dann eben zu seinem Headcoaching-Job kommt. Und das ist natürlich dann eine wirklich giftige Situation. Genau. Wir beide führen ja immer ganz gerne so Rick Carlisle oder Greg oder Popovich dann eben als Messlatte, Olymp der Coaches an. Zurecht. Und bei den beiden läuft das zum Beispiel ganz anders. Ich habe mir das letztens nochmal ganz einfach zufällig kam mir das in den Sinn. Da sind nämlich die Lead Assistants alle in den letzten Jahren mittlerweile Head Coaches in der NBA. Du hast bei Rick Carlisle hast du Dwayne Casey, Toronto und Terry Stotts von Portland. Bei Popovich hast du Mike Budenholzer und wie heißt der jetzt noch? Von Philly, Brett Brown. Die sind beide Assistant oder alle vier Assistant Coaches gewesen, die nach erfolgreicher Arbeit dann eben losgelassen worden sind. Und das ist so eine Sache, die beide Seiten betrifft. Ich glaube nicht, dass Dallas und San Antonio respektive diese Assistant Coaches gerne losgelassen hätten. Aber irgendwann haben sie gesehen, okay, die haben hier eine Chance auf einen Head Coaching Job, dann machen wir das. Gleichzeitig haben aber diese Assistants auch gesagt, nee, wir sind jetzt momentan Assistants und wir ziehen das jetzt durch. Und jeweils ist das dann geendet in einem Championship tatsächlich. 2011 bei Dallas und die Spurs ja sowieso. Insofern, da ist eine ganz andere Kultur. Und da kommen wir jetzt, um den Bogen zu spannen, zu Cleveland. Meiner Meinung nach ist das von Anfang an ein Powerplay, sprich also ein Coup gewesen von Tyronn Lue, sich möglichst in die Position zu setzen, irgendwann an dem Stuhl zu sägen und dann selber Head Coach zu werden. Ja, auch in seiner, ein Beispiel vielleicht noch, in Golden State ist es letztes Jahr genauso gelaufen, ne? Elvin Gentry, jetzt mittlerweile Coach der New Orleans Pelicans, damals aber auch sich Steve Kerr untergeordnet und auch das ist in der Championship geendet. Was ich sagen wollte, die erste Pressekonferenz von Tyronn Lue. Katastrophe. Ja, charakterlos. Also wirklich, dann stellt er sich hin und wird gefragt, ob er denn, das sind natürlich die Standardfragen, die du beantworten musst, was machen Sie denn jetzt anders, als David Blatt das vorher gemacht hat? Und anstatt dann in so einer Situation vielleicht ein bisschen sensibler darauf zu reagieren und die üblichen Floskeln rauszuhauen, sagt er, ich werde nicht unbedingt was anders machen, ich werde viel besser machen. Und das finde ich, wenn das Feuern deines Ex-Coaches oder deines Chefs sozusagen gerade mal 24 Stunden her ist, finde ich, das ist einfach keine Art. Und das spielt so in dieses Gesamtkonstrukt zu dem, was, wie du richtigerweise gesagt hast, LeBron nicht gesagt hat über die letzten 24 Monate oder 18 Monate. Dann das, was man auch gelesen hat, das zu spät kommen andauernd von J.R. Smith oder Mo Williams, wenn sie mal nicht gespielt haben oder nicht ihre Minuten gekriegt haben. Dann diese Aussagen von Kyrie. Bis es jetzt gegipfelt hat in dieser Pressekonferenz von Tyronn Lue. Ich finde, das spielt alles so ein bisschen mit rein, dass ich sagen würde, ja, sportlich, okay, kann ich vertreten, aber so moralisch, zwischenmenschlich und auch aus professioneller Sicht ist das alles echt uncool, was die Cleveland Cavaliers da machen. Ja, was Tyronn Lue betrifft, nicht nur charakterlos, sondern einfach auch schlichtweg dumm. Weil die meisten Franchises in der NBA jetzt nicht unbedingt darauf angewiesen sind, irgendjemand von der Straße als Headcoach zu berufen. Es gibt sehr, sehr viele sehr gute Headcoaches in der NBA und es gibt auch einige gute, die momentan nicht Coach, Headcoach eines Teams sind. Insofern würde ich mir das doch wohl nochmal überlegen, dass wenn jetzt kein Championship rauskommt und Tyronn Lue nächstes Jahr vielleicht auch ohne Job ist, ob er sich damit nicht tatsächlich einen Nachfolgejob gekostet hat, weil ja, das zeigt einfach, dass er nicht wirklich reflektiert und demnach auch selber einfach nicht so einen wirklich guten Job gemacht hat, weil er war Assistant und sagt damit ja, hey, letztlich ist hier einiges falsch gegangen und ja, damit hat er sich auch sehr selbst unter Druck gesetzt. Vielleicht ein weiterer Quote von ihm, er hatte gesagt, er hätte 716 Text bekommen, also in Anführungsstrichen SMS sagt man ja noch auf Deutsch. It was a good day for me, but a bad day for Vlad. Ich meine, was ist da los? Sein Rekord ist jetzt erstmal 0-1. Ja, also ich glaube, er wird viele Freunde haben. Wir werden beide natürlich sehr noch größere Cleveland Cavaliers-Fans werden, wie ich uns beide kenne. Na klar. Das macht sie sehr sympathisch. Ja. Total. Vielleicht mal LeBron und seine Rolle mit reinzunehmen. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit an? Du hakst gerade ein bisschen. Okay. Vielleicht sonst fang du an und sprich über die Rolle von LeBron. Jetzt meinst du beim Feuern von David Blatt? Also ich glaube, Gilbert hatte das gesagt. Ja, wir haben LeBron nicht um Rat gefragt sozusagen, aber ich glaube, das ist so offensichtlich, dass sie das gar nicht machen mussten. Also das überrascht mich nicht, dass sie jetzt nicht nochmal LeBron angerufen haben und gesagt haben, hey, wir würden David Blatt vielleicht morgen feuern, bist du damit einverstanden? Ich glaube, innerhalb der Organisation war die Meinung durchaus bekannt, dass es da keiner Versicherung nochmal bedurfte. Aber generell passiert, glaube ich, relativ wenig in der Organisation, ohne dass LeBron vielleicht nicht unbedingt sein Go gibt, aber ohne dass LeBron davon weiß. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch jetzt oder ihr könnt mich jetzt besser hören. Ja. Auch zwei Dinge, ich habe mir die nochmal rausgeschrieben. Ich glaube, da sind tatsächlich Zitate am authentischsten. Er hat zu der Pressekonferenz von David Griffin, dem GM, hat er gesagt, I think he was right on everything he said. Das ist ja schon mal totale Unterstützung dafür, auch wie, in welchem Tonfall David Griffin das Feuern veranlasst hat oder begründet, gerechtfertigt hat. Und er hat eben gesagt, ja, jetzt seht ihr eben auch, was wir meinen, dass es eben nicht alles nur über Siege und Niederlagen sind, sondern oder Winning Streaks, sondern dass es um mehr geht. Und die beiden Zitate zeigen ja eigentlich wirklich ganz klipp und klar, dass LeBron auch gesagt hat, hey, jetzt oder nie, clean cut. Die moralische Sicht ist auf jeden Fall demnach, um vielleicht ein Resümee zu ziehen, sehr fragwürdig, aber ich glaube, dass wenn man wirklich sagt, hey, Championship or bust in Chicago, in Cleveland, dass es dann die richtige Idee war, jetzt sich vor dem All-Star Break zu trennen, dass man vielleicht noch ein bisschen Zeit hat, Kevin Love einzuarbeiten, ein paar andere Matchups und Lineups sich dann eben auszugucken und sich vorzubereiten für einen tiefen Playoff. Ja, ob Kevin Love wirklich eingearbeitet wird ins Team oder ob, sage ich mal, zur Trade Deadline da nicht doch noch einige Telefone klingeln, das weiß ich gar nicht genau. Also ich glaube nach wie vor, dass der Coaching-Wechsel jetzt, das ist das eine. Aber ich glaube, die Art, wie der Kader konstruiert ist von den Cleveland Cavaliers, wird es ihnen unheimlich schwer machen, gegen San Antonio oder Golden State zu bestehen, wenn sie da nicht, gerade was dieses Small-Ball-Spielen angeht, wenn sie da nicht nochmal nachlegen. Und also ich fand, wenn wir darauf nochmal zurückgehen, das Spiel gegen Golden State am Anfang der letzten Woche. Ich fand es erschreckend, wie Kevin Love sowohl defensiv als auch offensiv, wenn es dann eben mal mit kleineren Aufstellungen funktionieren muss, denn das kann San Antonio ja auch sehr gut spielen, wie wenig er da reinpasst. Er wirkt immer wie so ein, ja, das klassische fünfte Rad am Wagen. Und vielleicht wird das bei der Trade Deadline dann doch nochmal forciert, da nochmal einen Wechsel zu machen. Ja, interessant. Lass uns da doch direkt noch einsteigen in verschiedenen Pots, die manche von euch vielleicht ja auch schon gehört haben, Zach Lowe zum Beispiel, wurden jetzt schon wie wild Trade-Szenarien diskutiert, auch eigentlich vor der Entlassung von Blatt schon. Da wurde zum Beispiel rausgeworfen, Kevin Love zu Boston für Crowder und Throw-ins plus Pick, Kevin Love zu den Pistons für Caldwell Pope und Ersan Ilyasova und Marcus Morris. Das sind alles Sachen, die man sich überlegen könnte. Ich persönlich bezweifle aber, dass LeBron James und sein Co-GM sozusagen tatsächlich es akzeptieren würden, dass jemand zurückkommt in einem möglichen Trade, der nicht Star auf seiner Stirn geschrieben hat. Ja, wäre wahrscheinlich schwierig zu verargumentieren, das glaube ich auch, aber andererseits, LeBron hat jetzt sowohl von San Antonio als auch jetzt das vierte Spiel in Folge, wenn man die Finals aus dem letzten Jahr dazu rechnet, so arg von Golden State auf die Mütze bekommen, dass er vielleicht auch an so einer Personale wie Kevin Love gemerkt hat, es geht eben nicht nur um große Namen, sondern wir müssen halt die verschiedenen Matchups und die Adjustments, die wir machen müssen, adressieren und das auch in unserem in unserer Personalstruktur. Und ich kann mir vorstellen, dass du mit einem Jay Crowder deutlich und vielleicht sogar, wenn du es noch schaffst, irgendwie als Backup für Kyrie Irving, Marcus Smart irgendwie damit reinzukriegen oder sonst irgendwas, dass du da wesentlich besser aufgestellt bist und deutlich andere Gefähr, also diese Todes-Line-Up von Golden State zum Beispiel mit Draymond Green auf der 5 und dann den kleineren Leuten drumherum, die wird so nicht zu verteidigen sein, ohne dass da irgendwas passiert. Ja, das stimmt. Ich muss jetzt auch ehrlich gesagt sagen, vielleicht muss man erstmal kleinere Brötchen backen und erstmal versuchen, Love offensiv einzuarbeiten, bevor man daran denkt, einen unterdurchschnittlichen Spieler wie ihn dann defensiv wieder einzuarbeiten und in Konzept zu bringen. Weil ich glaube, dass das eine machbare Aufgabe ist. Letzteres quasi unmöglich, weil Kevin Love einfach nicht athletisch, nicht flink genug auf den Beinen ist, um mit kleinen, agilen Smallball-Vierern oder Fünfern dann eben Schritt zu halten. Insofern muss man halt eben überlegen, inwieweit. Ja, ich finde halt auch, also gestern zum Beispiel das Spiel gegen die Bulls, also ich gebe dir total recht, also wenn's klein und athletisch wird, dann hat er sowieso seine großen Probleme. Aber selbst gegen größere und vermeintlich langsamere Jungs wie gestern Pau Gasol, der hat ihn einfach aufgefressen. Also ich glaube einfach nicht, dass sich Cleveland das, wenn sie wirklich nichts außer die Championship im Sinn haben, dass sie sich sowas leisten können. Aber ja, offensiv, ich glaube, stehen seine Qualitäten außer Frage. Das haben wir ja letztes Mal schon zu Genüge diskutiert. Aber ja, jetzt bin ich gespannt, ob Tyronn Lue vielleicht der Richtige ist, der ihn so ins System pressen kann oder im System so einarbeiten kann, dass es dann wirklich klappt. Na gut, ja, man wird auf jeden Fall sehen, wie sich die Gerüchteküche dahingehend entwickeln wird, was wir dann noch hören. Ich glaube, in der nächsten Woche oder spätestens dann die Woche darauf werden wir auch nochmal ein paar Trade-Szenarien raussuchen. Ich glaube, das wäre eigentlich eine ganz coole Sache, dass jeder vielleicht 3, 4 mögliche Trades rundherum und die Liga dann eben raussucht und dem anderen dann mal vorstellt. Ich glaube, das können wir definitiv mal machen und da ein bisschen den Fokus eben auf die Trade-Deadline setzen. Pikant, um sozusagen eine runde Überleitung zu machen, ist eben auch noch, dass Tyronn Lue jetzt eventuell Coach der All-Star, des All-Star-Teams aus dem Osten sein wird. Weil David Blatt eben dafür vorgesehen war und der jetzt kein Coach in der NBA mehr ist. Das heißt, wenn wirklich Cleveland zu dem Zeitpunkt jetzt Ende Januar, glaube ich, noch Erster sein sollte im Osten, dann wird Tyronn Lue wahrscheinlich den Osten trainieren. Und das wäre natürlich dann nochmal pikant. Geschmäckle, wie die Schwaben sagen. Also das fände ich wirklich... Das finde ich ein Stück zu hart. Andererseits könntest du natürlich sagen, okay, wenn jetzt der Head Coach nicht mehr da ist, dann macht's halt der Assistant Coach des besten Teams aus dem Osten und damit wäre Tyronn Lue dann sowieso an erster Stelle. Aber so wie das Ganze gelaufen ist und wie gesagt nach den Äußerungen jetzt und so, ich finde das wäre schon eine harte Nummer, oder? Ja, glaube ich auch. Tyronn Lue, nicht viele Freunde unter den NBA Coaches. Nein, das stimmt. Ja, dann lass uns doch mal über das All-Star. Ach so, entschuldige, ich wollte nicht ins Wort fallen. Bitte. Das All-Star Game sprechen. Ja, also ich glaube, wir haben schon einmal letzte Woche darüber gesprochen, dass wir glauben, dass jeder Spieler, der ins All-Star Team berufen wird, per Votes, inklusive Saša Pečulja, wie ich das jetzt sage, hat es verdient. So sage ich es. Jeder Spieler hat es verdient. Dwayne Wade hat es verdient, Kobe Bryant hat es verdient. Saša Pečulja hat es verdient gehabt, denn das All-Star-Game muss endlich als das bezeichnet werden, das es letztendlich ist. Es ist ein Fan-Event, nur von Fans, für die Belustigung der Fans, die selber entscheiden können, welche Spieler sie sehen. Es hat keinerlei Implikationen darauf, wie gut die Spieler während der Saison waren bislang. Und es sollte auch keine Implikationen, vertragliche Implikationen haben. Irgendwo ruft Anthony Davis, dass das stimmt. So, ja, das waren jetzt schon mal meine zwei Sätze dazu. Ich wollte es gerade sagen, irgendwo fehlen Anthony Davis vielleicht 25 Millionen Dollar. Das wird ganz schön haarig. Aber jetzt hast du mir gerade Sasa Pachulia vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du weißt, wer Georgi Margavelashvili ist. Stark. Ja, es ist auf jeden Fall nicht Nikolaj Tsikishvili, der erste georgische NBA-Spieler, denn es ist Sasa Pachulia. Es gibt so viele geile Sasa Pachulia-Sachen. Ich glaube, das habe ich privat über Facebook gemacht. Ja, dann ist es jetzt damit festgelegt. Es gibt ein GIF von Sasa Pachulia, damals noch bei den Atlanta Hawks, der sich einfach emotional das Mikrofon schnappt von der Arena und dann eben zu den Fans spricht nach einem Sieg im sechsten Spiel und vor dem Game 7. Das ist episch. Hast du das mal angeschaut? Nee, habe ich noch nicht, werde ich aber gleich auf jeden Fall nachholen. Den unaussprechlichen Namen, den ich nämlich gerade genannt habe, ist der georgische Präsident, der nämlich mitverantwortlich dafür ist, dass er so viele Votes gekriegt hat, denn er hat auf seinem Facebook- und Twitter-Account dazu aufgerufen, Sasa ins All-Star-Game zu berufen, was wiederum Dirk Nowitzki dazu veranlasst hat, als er gefragt worden ist, wie kann das denn sein, dass Sasa Pachulia mehr Votes fürs All-Star-Game kriegt als du, gesagt hat, naja gut, für ihn hat ja Frau Merkel nicht getwittert. Ja, weiter geht's ja noch. Nowitzki hat gesagt, ja Leute, guckt euch das mal an. Der hat 700.000 Votes fast. Das sind ungefähr so viele, wie in Georgien Leute Internetverbindungen haben. Also gut, bevor wir jetzt zu den Stereotypen kommen. Aber du hast recht. Ich meine, das ist halt, das All-Star-Game ist auch eine globale Geschichte und wenn halt so viele Fans für den gewotet haben, dann ist das eben so. Also. Ja, genau das meine ich. Also ich wollte da gar nicht ketzerisch klingen. Es ist tatsächlich einfach, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch, Empowerment der Fans, dass das dann auch mal daneben gehen kann mit viralen Posts über die digitalen Medien. Das müsste eigentlich im Marketing, in der Marketingabteilung der NBA eigentlich jeder wissen. Und wenn dann irgendwie Wyclef Jean und der Präsident von Georgien einen Tweet loslassen, dann kann es halt sein, dass Sasa Pachulia mit einem Double-Double, 10 Punkten, 10 Rebounds, fast so viele Punkte hat wie ein Kawhi Leonard. Ja, warte mal ab, bis es irgendwann einen indischen Spieler in der NBA gibt, der einigermaßen gute Stats auflegt, dann werden da entsprechend auch, oder ist hinter ihm wahrscheinlich auch eine breite Fanmasse, die dann abstimmen wird. Aber das ist völlig in Ordnung. Also wie gesagt, das ist eine globale Veranstaltung. Allerdings muss man ja sagen, für die Starter, also ich habe das jetzt so am Beispiel Carmelo natürlich als nächstes irgendwie so verfolgt, ist das schon für die auch aus Marketing-Sicht und so ihren eigenen Namen aufbauen und so, ist das auch schon ja eine wichtige Geschichte. Also ich glaube, dass Melo zum Beispiel echt beleidigt gewesen wäre, wenn Andre Drummond ins All-Star-Game gewählt worden wäre und nicht er. Ja, definitiv. Aber das müssen sie dann eben machen. Ne? Wenn sie jetzt schon eine Marke sind, dann sollen sie halt auch ihre Millionen an Followern halt irgendwie dazu bringen. Das ist ja sowieso eine Marketingmaschine, die schon längst läuft. Dann jetzt mit dem Hashtag 5000 und ein Account posten jetzt die ganze Zeit nur, dass man ja irgendwie voten sollte oder so. Ich würde sagen, hey, öffne das gesamte All-Star-Voting für die Fans, genauso wie es, glaube ich, in der NFL beim Pro Bowl so ist, dann ist es komplett eine Fanveranstaltung. Man hat bereits Indikatoren, also wahre Indikatoren für gutes Basketballspielen am Ende der Saison. Man hat 3 All-NBA-Teams, man hat 2 All-NBA-Defensive-Teams. Das sind nach Adam Riese 25 Personen, die Auszeichnungen bekommen können und damit hast du im Prinzip die besten Spieler geehrt. Schluss aus. Ja, das sehe ich 100% genauso. Ich finde, die All-NBA-Teams sollten darüber entscheiden, wer wirklich die besten Spieler waren. Und das All-Star-Game entscheidet dann halt drüber, wer die populärsten Spieler waren. Ja, du hast ja noch nicht mal auf dem Papier, also klar, gut, diese Saison ist Draymond Green natürlich auch auf dem Papier ein Vierer. Aber wenn du halt was Curry, Westbrook, Kawhi, Durant und wer steht noch im Westen tatsächlich Kobe in der Starting Five jetzt? Und Kobe, da ist ja kein Vierer, noch nicht mal ein nomineller Vierer dabei. geschweige denn ein Center. Insofern, ich weiß nicht, das kann ja kein Gradmesser sein. Ich verstehe schon, dass sich die Landschaft in der NBA natürlich ein bisschen ändert. Aber es ist jetzt nicht so, dass im Westen nicht einige starke Center wären, die halt auch in Sachen All-NBA-Teams dann irgendwie was anzumelden hätten. Insofern, lass das einfach eine Fanveranstaltung sein, genauso wie es der Olle Slam Dunk Contest schon seit Jahren ist. Mhm. Und da kann die NBA ein bisschen Geld machen und Werbung machen und der Basketball wird dann ein paar Monate später gespielt. Und die anderen Spieler, die nicht gewählt worden sind, die freuen sich, weil sie ein paar Tage an den Strand fahren können. Oder die Trainer freuen sich, weil sie ein paar Tage Zeit haben, noch mit den Jungs auf dem Trainingsplatz zu arbeiten. Aber wen hast du denn für dich dieses Jahr dann ins All-Star-Game gewählt, sagen wir mal? Ja, also ich habe sozusagen meine imaginären All-NBA-Halbzeit-Picks, so würde ich sie nennen, weil ich eben jetzt nicht einfach nur gewählt habe, wen ich gerne sehen möchte oder wer am flashigsten gespielt hat, sondern ich dachte einfach, okay, die Leute, die es verdient haben, die herausragen, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, wenn man sich jetzt die Spurs anschaut, das ist ja immer so ein Gradmesser gewesen schon die letzten Jahre. Wie viele Spurs-Spieler nimmst du dann tatsächlich ins Team, wenn, weiß ich nicht, der Topscorer 16, 17 Punkte macht? Sticht natürlich nicht jeder oder Einzelne dann so heraus, das ist eher das Kollektiv. Das ist sehr schwierig. Insofern muss man das natürlich immer with a grain of salt sehen, was ich jetzt sage. Aber witzig ist, dass ich im Osten, du wirst es gleich hören, ich bin gespannt, was du sagst, habe ich, glaube ich, keine Spieler, also weil kein Team, das zwei Spieler stellt, während das im Westen ganz anders ist. Da habe ich als Starting Five sozusagen, sind im Prinzip nur drei Teams vertreten. Curry, Westbrook, Kawhi, Kevin Durant und Draymond Green tatsächlich. Ja, ich glaube, da gibt's also von meiner Seite nichts dran zu rütteln. Ja, ich lese jetzt vielleicht einfach auch mal die Reservespieler dann vor, dann kannst du mal sagen, ob ich wenig rausgelassen habe oder was du davon hältst. Dann habe ich auf den Guard-Positionen Chris Paul, James Harden und tatsächlich Damian Lillard. Das war so ein bisschen das Fragezeichen. Als Zweiter wieder wie letztes Jahr. Ja, aber ich glaube, also Portland steht gar nicht mal so schlecht da. Es gibt tatsächlich einige Teams, die schlechter sind als Portland und ich glaube, dass das hauptsächlich mit Damian Lillard zu tun hat, offensiv. Natürlich auch, weil der Westen ein bisschen schlechter ist. Ja, also wie gesagt, er spielt ein gutes Jahr, hat er schon verdient, keine Frage. Also mir würde jetzt auch spontan, muss man überlegen, glaube auch kein anderer einfallen, den ich sonst noch auf die Guard-Position gesetzt hätte. Gut, na, Klay Thompson spielt nicht so ein gutes Jahr. Nee, finde ich schon okay. Ja, also da können wir gleich nochmal drüber sprechen, also was die Forwards betrifft. Blake Griffin hat natürlich leider jetzt ein bisschen Zeit verpasst, aber ich glaube, das ist genauso klar wie DeMarcus Cousins, den ich im Team habe. Dann Marc Gasol habe ich mit drin und vielleicht Marc Gasol und den Spieler, den ich jetzt nenne, zwei Leute, über die man dann streiten könnte, Gordon Hayward tatsächlich, habe ich ins Team berufen, imaginär, jetzt als Flügelspieler. Dallas spielt tatsächlich keine Rolle in meinem Voting jetzt in dem Fall. Aber sonst ist im Prinzip jedes Team unter den ersten 10 vorhanden. Ja, wie du eingangs schon gesagt hast, also letztes Jahr wollte man das Kollektiv ja dahingehend auszeichnen, dass man den Atlanta Hawks zum Beispiel vier Spieler der Atlanta Hawks ins All-Star-Team berufen hat. Könnte man natürlich drüber nachdenken, ob man Ähnliches macht mit den San Antonio Spurs oder mit den Golden State Warriors. Gut, den hast du jetzt natürlich zwei Spieler gegeben. LaMarcus Aldridge kommt halt immer besser in Fahrt. Und wenn man einen zweiten Spieler picken würde von den San Antonio Spurs, also von der Wichtigkeit im Team ist natürlich Tim Duncan zu nennen, aber die Stats sind halt doch ein bisschen runtergegangen. Aber dann könnte man, glaube ich, auch einen Case für LaMarcus Aldridge machen. Ja, definitiv. Gerade im Hinblick jetzt darauf, dass ich Paul und Griffin genommen habe, zwei Spieler von den Clippers. Da muss man natürlich dann auch einfach drauf gucken. Ich habe es eingangs erwähnt, kollektiv, die Spurs sind wahnsinnig tief, die Clippers so dünn wie ja die Klum in Top-Zeiten 5 Jahre vorher. Insofern muss man das immer mal ein bisschen kritisch betrachten, aber so habe ich es nun jetzt erstmal gemacht. Sollen wir auf den Osten schauen? Ja, gerne. Ich glaube, da stellt sich die Starting Five auch auf 4 Positionen so gut wie alleine auf. Ich habe tatsächlich Kyle Lowry als Starting Point Guard. Da war leider John Wall nicht gut genug bislang oder hatte nicht genügend Hilfe. Wir haben natürlich mit Gareth Temple und 9-to-5 MVP Nene spielt, ist das natürlich auch schwierig. Aber ich hätte ihn gerne aufgestellt in die Starting Five, aber vielleicht nächstes Jahr. Kyle Lowry als Point Guard, Jimmy Butler auf der 2, Paul George und LeBron James dann auf dem Flügel und Andrew Drummond als Fünfer. Ja, ich sehe es genauso wie du. Also ich, ja, Carmelo ist halt wirklich ein Fanvoting. Was die Leistung angeht, ist, glaube ich, vor allem so die ersten 20 Spiele, wo Andre Drummond teilweise 20-20 oder 25-25 aufgelegt hat. Die sind mir da doch noch zu gut in Erinnerung. Ich würde auch sagen, dass dieses Jahr wäre es nur fair gewesen, hätte Carmelo seinen Startingplatz geopfert für Andre Drummond. Ich hätte ihn dann aber doch noch bei den Reserven vermerkt. Ja, da ist er auch drauf. Die habe ich aber so ein bisschen nach tatsächlich den Leistungen auch so gerankt. Deshalb ist sozusagen sechster Mann tatsächlich bei mir Kemba Walker schon, der nicht zuletzt wegen dieser Woche, wir werden vielleicht gleich, wenn wir auf die Awards zu sprechen kommen, nochmal darüber sprechen, was er geleistet hat, der wirklich sein Spiel auf ein neues Level gehievt hat dieses Jahr. Dann kommt für mich, wenn ich das Ranking fortführen möchte, kommen zwei Big Men in Chris Bosh und Al Horford. Willst du kurz was zu den beiden sagen dieses Jahr? Ja, also beide sind immer so unglaublich underrated. Ich finde gerade Chris Bosh schon seit Jahren, und ich finde es immer faszinierend, wenn man jetzt sieht, wie schwierig es ist, als Big Man mit LeBron zusammenzuspielen, dann kann man die Leistung von Chris Bosh in den letzten Jahren gar nicht hoch genug anrechnen. Er spielt immer nicht nur solide, sondern eigentlich immer eine sehr gute Saison, mal eine hervorragende Saison und für mich auch ein absoluter Lock und einer der besten Vierer im Osten sowieso, aber wahrscheinlich auch in der ganzen NBA. Ja, dann habe ich zwei Spieler, die beide schon erwähnt worden sind jetzt von uns, die aber, was den Teamerfolg betrifft, auf Rang 9 und 10 der Conference respektive ein bisschen abfallen. John Wall und Carmelo Anthony natürlich. Willst du vielleicht auch noch kurz sagen, wie du sie siehst? Würdest du sozusagen eher immer diese Franchise-Spieler nehmen, auch fürs All-Star-Team? Oder würdest du dann sagen, nee, dann hat ein anderer Spieler, sage ich jetzt zum Beispiel mal, Isaiah Thomas ist mehr verdient als zum Beispiel John Wall oder auch Melo? Ja, also was die Stats angeht, hat er es wahrscheinlich schon in diesem Jahr verdient. Das stimmt schon. Das ist eine schwierige Kiste. Aber Carmelo, finde ich, ist dieses Jahr für das Team so wichtig, zum Beispiel, weil er viel mehr für das Team arbeitet. Also er ist eben, er könnte ja, wenn er wollte, da bin ich ganz fest von überzeugt, immer noch 26, 27 Punkte pro Spiel machen, aber er hat jetzt eben erkannt, dass das Team besser ist, wenn seine Offensivstats ein bisschen zurückgehen und er dafür mehr den Ball verteilt, aus Double Teams rauspasst. Das wirkt dann direkt so, als würde er eine schlechtere Saison spielen, aber eigentlich, finde ich, spielt er eine bessere Saison als im letzten Jahr, wo es nur über das Scoring gekommen ist. Bei Isaiah Thomas ist es, da haben wir ja in der Adoption der Boston Celtics drüber gesprochen, ist es natürlich so, dass er so der einzige richtige Scoring-Punch ist, den die Celtics haben. Und dementsprechend sehen die Stats dann auch aus. Also ich glaube, das muss man in dem Hinblick immer so ein bisschen relativieren, dass die Stats dann nicht unbedingt direkt was mit einer guten oder schlechteren Saison zu tun haben. Ja, ich tue mich tatsächlich auch ein bisschen schwer mit Isaiah Thomas, weil das Spielfeld nun mal eben oder das Basketballspiel dann eben sowohl defensiv als auch offensiv Performances beinhaltet, und da ist halt Isaiah Thomas einfach extrem hoffnungslos, muss man ja fast schon sagen, einfach aufgrund seiner Größe und körperlichen Defizite gegen so gut wie jeden einzelnen Spieler in der gesamten Liga. Ist das schon sehr schwierig. Da hat er mit Boston natürlich mit den vielen Elite-Verteidigern die bestmögliche Umgebung, wo er dann eben auch defensiv nicht ganz so fertig gemacht wird, um es jetzt mal plump zu formulieren. Ja, es ist, ja, bei Zentrum ist wahrscheinlich das Damian Lillard-Voting dann, ne? Also ja, offensiv hat das verdient, aber defensiv, naja. Ja, ich habe eben zwei, vielleicht pick einfach mal zwei von den drei Spielern. Ich habe sozusagen noch zwei Spots, aber drei Spieler. Ich habe eben dann Isaiah Thomas, DeMar DeRozan und Pau Gasol für die letzten zwei Spots. Wen würdest du nehmen? Also ich würde dann vielleicht doch Isaiah Thomas nehmen und ja, DeMar DeRozan spielt halt auch offensiv eine sehr gute Saison, aber er schießt halt auch gefühlte 67 Mal im Spiel. Ja, ich würde ihn schon, ja, weiß ich nicht, bin hin und her gerissen, ob ihn oder Pau Gasol, ehrlich gesagt. Ja, also ich würde vielleicht tatsächlich Gasol und DeRozan nehmen vorher, weil da spielt dann doch vielleicht auch der Record ein bisschen mit rein. Toronto Zweiter mittlerweile mit Abstand schon, ohne DeMar Carroll sogar und lange Zeit auch ohne Jonas Valančiūnas. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Saison, die da aufs Parkett gelegt wird. Und da kann man dann schon sagen, okay, zwei Spieler verdient. Cleveland auch nur mit einem Spieler bei mir vertreten. Vielleicht können wir noch mal kurz auf die Leute kommen, die ich eben nicht berücksichtigt habe. Die schlechtesten 9 Teams der Liga haben für mich gar keine Rolle gespielt. Wie siehst du das? Ist ja auch so eine in Anführungsstrichen philosophische Frage. Für mich macht der Overall-Record dann doch einiges aus. Also du meinst zum Beispiel beim Case Anthony Davis? Genau das, ja. Mhm. Ja, schon. Also klar, ich meine, als Superstar-Spieler oder als großer Spieler wie Anthony Davis wirst du natürlich auch nicht nur an deinen eigenen Stats gemessen, sondern inwieweit du das ganze Team besser machen kannst. Und im letzten Jahr mit seiner überragenden Saison und ich glaube dem höchsten PIA überhaupt mit irgendwie 33 oder was, hat er schon geschafft, die New Orleans Pelicans dann fast im Alleingang, weil die ja auch da schon verletzungsgebeutelt waren, mit in die Playoffs zu führen. Und jetzt in diesem Jahr, auch wenn sie sich ein bisschen gefangen haben, sieht's halt ganz anders aus. Aber deswegen würde ich dir da schon recht geben und sagen, okay, dann spielt, wenn es dann um so eine Nominierung geht, und da ist eben dann nicht nur die Popularität im Spiel, sondern dann auch, wenn es so ist, dass die Coaches das nachnominieren, dann eben auch wird auf die ganze Saison geguckt, dann sollte auch der Record damit einfließen, weil du bist halt dann eben auch nur so gut wie das Team um dich rum oder wie gut du das Team um dich rum machst. Angenommen, du hättest 2 Wildcard-Spots, die du verteilen könntest an folgende Spieler. Welche der nicht genannten, der Snaps sozusagen, würdest du nehmen? Zwischen Kevin Love, Jeff Teague, Anthony Davis, Tim Duncan und Dirk Nowitzki sowie Danilo Gallinari. Oh. Dirk Nowitzki und dann wahrscheinlich dann doch mit der Wildcard Anthony Davis. Ja, okay. Ja, ich glaube, Dirk hat es tatsächlich verdient auch in dem Fall. Das ist spricht auf jeden Fall wieder mal für Rick Carlisle, dass man da nicht wirklich an jemanden denkt, weil du natürlich keinen Raymond Felton oder auch nochmal einen Chandler Parsons da nicht wirklich auch nur annähernd in die Diskussion kommen. Noch nicht mal wirklich Dirk jetzt unter den Snaps genannt wird. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er tatsächlich nochmal ins All-Star-Team gewählt wird von den Coaches. Ja, ich glaube auch, weil wenn dann die Coaches nämlich auf die Records gucken und Dallas steht ja gar nicht so, also wie du es immer so schön sagst, so in Anbetracht des Kaders steht Dallas ja wirklich gut da, dann müsste man schon Dirk da rausziehen, finde ich. Ja, mal schauen. Die Saison, werden wir mal was sehen. Was das Shooting angeht und was die Percentages angeht und wie oft er jetzt schon ein 25-Punkte-Spiel abgeliefert hat oder auch Spiele mit entschieden hat, da ist er nicht unbedingt schlechter geworden als im letzten Jahr. Ja. Okay. Ja, das war unsere in Anführungsstrichen All-NBA Halbzeit-Diskussion. Wir wollen sie jetzt mal nicht All-Star-Diskussion nennen, aber ja, wir wollen andererseits jetzt auch nicht irgendwie hier auf dem hohen Ross sitzen. Ich glaube, es ist schon immer ganz cool, einfach irgendwie am Wochenende mit ein paar Buddies sich das Spiel anzugucken, ein bisschen zu quatschen, vielleicht vorher ein altes League Pass nochmal anzugucken oder vielleicht ein Klassiker oder sowas. Ich glaube, das ist immer ganz schön, auch mit anderen Leuten ein bisschen ins Gespräch zu kommen über NBA, über den Sport selber. Und dann muss sich einfach jeder so ein bisschen das rauspicken, was am coolsten ist. Ja, denke ich auch. Also man sollte es dann auch als das sehen, was es ist, nämlich eine Spaßveranstaltung, und dann kann man da durchaus auch seinen Spaß bei haben. Ich meine, das ist ja schon spektakulär, was die Jungs dann in dem Spiel auch machen, aber aus, ja, sagen wir mal, spielerisch professioneller Sicht sollte man das dann vielleicht auch nicht zu hoch hängen. Ja, dann kommen wir, du hast ja gerade einen von denen schon genannt, den wir wahrscheinlich beide auf dem Zettel haben werden, kommen wir doch zu unseren Awards. Freak of the Week und Stinker der Woche. Und beim Freak of the Week, denke ich, sind wir uns beide einig, da muss Kemba Walker genannt werden. Ich lese noch mal kurz die letzten drei Spiele vor. 52 Punkte in Klammern Franchise Record, 8 und 9, dann 40, 7 und 9 und dann 26, 5 und 6. Über jeden Zweifel erhaben, denke ich. Ja, also ich kann dagegen setzen. Ihr zu Hause könnt euch überlegen, wen ihr dann sozusagen nimmt, weil es gibt tatsächlich einen Spieler, der ähnliche Nummern aufgelegt hat, bei in drei Spielen über 50% aus dem Feld, 52% aus dem Feld, 12 Freiwurf-Attempts pro Spiel, 36 Punkte im Schnitt und 15 Rebounds, fast 4 Assists, fast 2 Steals und ein Block. Also das ist schon echt, das kriege ich nicht noch nicht mal bei 2K hin wahrscheinlich. Nee. Noch nicht mal bei Amateur und 15 Minuten pro Viertel. Boogie Cousins, komplett ausgerastet diese Woche. Ich würde dann auf dem dritten Platz tatsächlich, es gab dann nämlich noch jemanden, der eine entsprechende Leistung gebracht hat, auch noch, auch, obwohl man gar nicht mehr so drauf schaut, weil es ja fast schon Normalität geworden ist, Steph Curry nennen, weil 39, 10 und 12 gegen die Cleveland Cavaliers, dann 25, 7 und 11 und dann 35, 5 und 4. Lässt sich auch sehen. Wer war das? Steph Curry. Nein, okay. Nehmen wir den noch mit rein. Ich bin übrigens jedes Mal, wenn ich ihn jetzt einen Dreier werfen sehe, und er hat sich ja jetzt mittlerweile angewöhnt, fast gar nicht mehr den Ball hinterher zu gucken. Jedes Mal, wenn ich das sehe, muss ich grinsen, weil ich weiß, wenn du das siehst, wie du innerlich explodierst. Ich hock hier in der Ecke, zerkrümpft zusammen, ja. Und jedes Mal schneide ich eine Grimasse, wenn er dann irgendwie mit der Faust auf die Brust haut und dann mit den zwei Fingern nach oben guckt, dann denke ich mir so, wie Gollum sitze ich in der Ecke und überlege mir einen bösen Plot, wie ich die Warriors vor dem Titel stürzen kann. Ich glaube, er macht das sogar absichtlich, weil er weiß, dass er dich damit ärgern kann, dass er auch so provokativ immer weiter auf seinem Mundschutz rumkaut. Ich weiß, dass dir das auch immer ziemlich einen Dorn im Auge macht. Also wenn ich jetzt demnächst tatsächlich nach Deutschland komme zu Besuch, darf da kein Warriors-Spiel auf dem Menü sein. Nein. Na gut. Der Stinker, wer war genau das Gegenteil diese Woche bei dir? Ja, ich habe tatsächlich keinen Spieler rausgesucht. Ich habe mich so sehr über die Pressekonferenz von Tyronn Lue geärgert, dass Tyronn Lue die Schlangenzunge mein Stinker der Woche ist. Und ich, ja, wie gesagt, also das fand ich die schlechteste Leistung. Es war keine spielerische Leistung, sondern aus PR und professioneller Sicht die schlechteste Leistung der Woche. Deine, ich möchte ja nicht Photoshop sagen, weil es ja wahrscheinlich Microsoft Paint. Deine Qualitäten in diesem Softwareprogramm sind natürlich unerreicht. Insofern müssen wir mal gucken, ob wir es tatsächlich schaffen, ein Gollum rauszunehmen und Tyronn Lue reinzumachen. Das wäre auf jeden Fall großartig. Und Grima Schlangenzunge, Mann. Wirklich. Ja. Aus dem Herr der Ringe. Sehr, ja, wen gut. Hast du denn? Du hast ja vielleicht einen Spieler. Nicola Batum hatte eine ziemlich durchwachsene Woche, bei um den 22% aus dem Feld, 23% from downtown, 50% von der Freiwurflinie, und fast so viele Turnover wie Assists, sowie 5 Punkte im Schnitt. Ich glaube, das wären exakt meine Stats. Der Junge hat einen Lauf. Ja, stark. Er hat auch gar nicht gespielt dann, ne? Also ich glaube, verletzt ist er nämlich auch noch. Gestern Abend, meine ich, gegen die Knicks hat er dann auch gar nicht gespielt. Hatte auch keine Lust mehr. Ja, genau. Vielleicht hat der Coach auch einfach gesagt, es reicht. So sah es aus. Kommen wir zu unserem adoptierten Team, was wir heute gar nicht geteasert haben. Danke wieder einmal für all euer Feedback. Wir freuen uns wirklich immer, wenn wir hören, wen ihr so haben wollt. Die Frage wäre jetzt auch noch, ob wir tatsächlich jedes Mal neu fragen oder ob wir dann ein paar der restlichen Stimmen dann noch dazwischen zählen. Aber ich glaube, es ist tatsächlich immer ein bisschen besser für uns, einfach jede Woche neu zu fragen, wen ihr haben wollt. Bitte seid uns nicht böse, wenn wir dann die Stimme für die Spurs oder so, die wir dann nicht zählen konnten diese Woche, nicht aufnehmen. Aber so bleibt es dann noch immer spannend, weil jede Woche ja auch ein bisschen andere Hintergründe. Ja, ich glaube, auch so einen kleinen Tritt in den Hintern muss man euch immer mal wieder geben unter der Woche, damit ihr dann auch alle votet. Aber dann macht ihr das zum Glück sehr zahlreich. Also denke ich auch, wir sollten dabei bleiben, einfach so Mitte der Woche nochmal zu fragen, wer soll es denn sein? Ich finde es auch immer total interessant, weil ich mir immer denke, ist das oder kann man daran ableiten, von wem ihr Fan seid, oder kann man daran ableiten, wen ihr tatsächlich total interessant findet und gerne mal sehen würdet? Weil ich hätte zum Beispiel nicht gedacht, dass so viele Orlando Magic Fans unter unseren Hörern sind, dass es jetzt für diese Woche die Orlando Magic geworden sind. Andererseits glaube ich halt, die Orlando Magic sind sehr interessant, wenn man sich sie anguckt, und deswegen wolltet ihr, dass wir ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Ja, wie auch der Hintergrund ist, wir haben das Tweener-Team der NBA diese Woche unser eigen genannt und haben es adoptiert. Die Orlando Magic sind nicht Fisch und auch nicht Fleisch. Was sind sie denn dann, Marius? Du sprichst mir aus der Seele. Ich habe nämlich mir aufgeschrieben als Überschrift des Ganzen, irgendein Stück fehlt noch, der Kader wirkt nicht fertig. Also wenn es nur ein Stück wäre, ja. Chapeau an den GM, weil ich glaube, dass es wesentlich mehr ist. Ich würde mir gern tatsächlich nochmal unser Season Preview anhören, weil ich glaube, da haben wir über die Orlando Magic in recht hohen Tönen gesprochen, vor allem auch was den Coaching-Wechsel zu Scott Skiles betraf, aber haben auch gleichzeitig gesagt, das ist eine Make-or-Break-Season im Sinne von, jetzt muss so ein bisschen der Sprung von richtig schlechtem Team zu passablem Team im Mittelfeld der Liga oder im Mittelfeld der Eastern Conference geschehen. Und der ist echt leider ausgeblieben bisher. Das Team ist erstaunlich schwach. Ich habe mir jetzt ein paar Spiele angeguckt und wir hatten auch eine sehr schlechte Woche erwischt. 9 der letzten 10 Spiele verloren. Und diese Woche kamen teilweise recht saftige Niederlagen gegen die Philadelphia 76ers, gegen Atlanta. Und was war das dritte Charlotte. Spiel gegen Charlotte? Ja. Genau. Ja, ich glaube auch, dass wir vor der Saison gesagt hatten, es ist so ein bisschen Zeit, sich nicht mehr nur auf das Talent und das Potenzial zu verlassen. Also ich meine, klar, Victor Oladipo, Alfred Payton, Aaron Gordon, diese ganzen jungen Spieler, die sie da in den vergangenen oder jetzt in diesem Jahr Hezonja dazugezogen haben, die haben natürlich unbestreitbar riesiges Potenzial, aber irgendwie kriegen sie das nicht so richtig auf die Straße. Ich meine, die Philadelphia 76ers haben, glaube ich, ihre beste Woche seit 3 Jahren hingelegt, oder die besten 14 Tage, aber dennoch dürfte das mit einem Team, was wirklich den Anspruch haben sollte, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und auf Platz 7 oder 8 der Eastern Conference zu kommen, dürfte das kein Gegner darstellen. Und auch diese Niederlage gegen Charlotte, völlig unnötig, sich dann in Person quasi von Kemba Walker so vorführen zu lassen, das sollte ja eigentlich gerade einem Team, was auch auf den beiden Guard-Positionen durch Oladipo und Payton so für seine Defense gefeiert worden ist oder für das Defense-Potenzial, was die beiden haben, denen sollte sowas einfach nicht passieren. Ja, und wir haben auch gesagt, dass bei den Orlando Magic so ein bisschen das 76ers Light, dass 76ers 2.0-Syndrom so ein bisschen passieren könnte, und im Hintergrund steht, dass eben durch das viele Verlieren so langsam die jungen Spieler auch charakterlich, was ihr Basketball-Hintergrund betrifft, nicht unbedingt gut sozialisiert werden in der NBA, um es jetzt mal wissenschaftlich auszudrücken. Dass also Alfred Payton, Victor Oladipo und Konsorten es nicht wirklich wissen, wie es sich anfühlt zu gewinnen und auch mal eine Serie zu legen. Du hast da häufig irgendwie so, ja, hier gewinnst du 2 Spiele, verlierst du 5, gewinnst wieder 1, solche Sachen. Das Team ist wahnsinnig unbeständig und ist ehrlich gesagt auch bis jetzt auf einige Lichtblicke, was das Talent betrifft. Und ich meine, das steht natürlich außer Frage, dass ein Vucevic oder vor allem dann eben auch ein Aaron Gordon sehr talentiert sind. Aber es ist sehr schwer anzugucken. Ja, also was mir aufgefallen ist, als ich mir die Stats im Vergleich zur letzten Saison angeguckt habe, dass sie auch ein Stück weit zum letzten Jahr versucht haben, ihr Spielsystem zu ändern, was ich ganz bemerkenswert fand und mir eigentlich keinen großen Reim darauf machen kann, weil sie schießen 14% mehr 3-Punkte-Würfe als noch im letzten Jahr, was ja schon eine ordentliche Hausnummer ist. Sie sind auch 7% besser, nur überhaupt auf dieses Fahrwasser zu kommen, wo man ja im letzten Jahr gesagt hat, naja, das, was den Orlando Magic eben fehlt oder was sie nicht gut können, ist das Shooting jetzt voll auf die 3-Punkte-Würfe zu setzen oder eben den Ball runterzubringen zu Nikola Vucevic. Das finde ich schon bemerkenswert. Das ist ja so ein bisschen das, was Houston im vergangenen Jahr gemacht hat. Also sie schießen kaum Zweier mehr. slashen aber dafür, das hat Houston dann wiederum sehr gut gemacht, slashen gar nicht zum Korb. Ich glaube, die Orlando Magic sind auch fast letzter in den Free-Throw-Attempts, oder sie sind letzter in den Free-Throw-Attempts, knallen jetzt aber in Person von Oladipo, sogar Avery Payton und Channing Frye unheimlich viele Dreier durch die Gegend. Ja, das ist eigentlich nicht ihr Spiel, das stimmt. Was man wohl sieht, ist, dass sie jetzt Scott Skiles Ball spielen. Das hat man zuletzt, wo war es, in Milwaukee, glaube ich, dann gesehen, wo er Coach war. Wahnsinnig langsam, sehr behäbig und ja, das Team ist einfach nicht wirklich gut aufgestellt, was den Kader betrifft. Du hast sehr viele Spieler, die eher so den Midrange-Jumper bevorzugen, gerade was Vucevic und Tobias Harris dann betreffen, zwei Spieler, über die wir vielleicht jetzt gleich auch nochmal reden, weil die Orlando Magic ihnen neue Verträge ausgestattet haben jetzt in der Offseason und damit so ein bisschen auch den Weg in die Zukunft dann vorgeebnet haben. Und wenn man dann sich einige Spieler jetzt anschaut, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen böse, das rauszupicken, aber in Channing Frye und Jason Smith, das sind so diese empty Stats Leute irgendwie in der Liga. Weißt du, wenn die morgen nicht mehr in der Liga spielen würden, dann würde sich nicht nur kein Fan irgendwie umdrehen, sondern wahrscheinlich auch kein Coach. Ich weiß wohl, dass Channing Frye nach wie vor über 40% von der Dreierlinie wirft, aber das sind dann irgendwie 2 von 5 in 20 Minuten, die er pro Spiel macht und dann 20 Minuten über den Court hin und her läuft und in der Defensive halt eine absolute Liability ist. Ja. Hast du jetzt von Channing Frye oder von Kevin Love gesprochen gerade? der eine kriegt nur 7 Millionen, ja, genau. Der andere dann doch 20. Ja, dafür doch 20. Ja, das stimmt. Also Channing Frye ist, wie du gerade gesagt hast, dass vielleicht auch ein Stück weit die Vorbilder oder die Veteranen fehlen. Einer von zwei Spielern, glaube ich, nur, die über 30 sind. Und ich weiß nicht, ob Channing Frye jetzt so der Locker-Room-Leader ist, den man vielleicht bei so einer jungen Truppe braucht. Aber was ich total, ja, sag ich mal, komisch oder sogar erschreckend finde, mit dem Kader, eine der, du hattest nämlich recht, mit dem behäbigen Basketball, sie sind Platz 22 in Pace. Und wenn du Victor Oladipo hast, Alfred Payton und Aaron Gordon, die ja eigentlich wie Rennpferde über den Platz galoppieren müssten, wenn du das nicht ausnutzt, dann stimmt auch ein Stück weit das Spielsystem nicht, glaube ich. Ja. Ja, also wenn man sich jetzt auch die Distanz sich mal anschaut, der Wurfversuche durchschnittlich, sieht man, dass sie tatsächlich jetzt vielleicht bis auf Alfred Payton, der das machen muss, weil er keinen Wurf hat und ihn noch sucht, verzweifelt, sehr, sehr viele Midrange-Jumper, also aus der Mitteldistanz, dann wird sehr, sehr viel abgedrückt. Das wird im Zweifel nur noch mal mehr, wenn jetzt auch CJ Watson dann zum Team zurückkehrt, der ja momentan verletzt ist. Und da fehlt ihnen ja so ein bisschen die Konstanz und die Ausgeglichenheit. Man hatte, glaube ich, gehofft, dass das Nikola Vucevic machen könnte mit dem Korb, mit dem Rücken zum Korb. Aber ich nenne ihn jetzt einfach mal so ein bisschen Pau Gasol oder für Arme, Poor Man's Pau Gasol. Mhm. Weil er doch jetzt sehr, sehr häufig dann seinen Jumper auspackt, der sehr gut ist, der wahnsinnig soft ist, der gut fällt. Aber du brauchst eben auch mal Leute, die im Low-Post agieren, damit das Spiel ein bisschen breiter gemacht wird und man dann eben ein bisschen mehr Platz hat, gerade für jemanden wie Alfred Payton, der diesen Platz braucht, weil die Verteidiger unglaublich tief absinken, ist es ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das sieht man dann auch im Spielaufbau, dass das ziemlich hakt. Ja, genau, das wollte ich ja eben sagen. Also, ich meinte natürlich nicht, dass sie jetzt nur noch Dreier schießen, aber sie rücken schon so ein Stück weit mehr vom Korb weg. Aber gerade mit solchen, auch mit der Athletik, die sie im Team haben, finde ich es dann unverständlich, dass sie, wie du schon sagst, entweder im Post eben nicht agieren oder eben dann so eine die schlechteste Rate an Free-Throw-Attempts in der ganzen Liga haben. Also dann ziehst du natürlich auch kein Team raus an die Dreierlinie in der Verteidigung oder sogar für einen weiteren so einen 12- oder 15-Footer Midrange-Shot, wenn die wissen, dass du sowieso nicht zum Korb ziehen willst. Nur drei Spieler in der Rotation der Orlando Magic, in Aaron Gordon, Alfred Payton und Tobias Harris, versuchen tatsächlich über 30% ihrer Versuche direkt am Korb. Und nur zwei Spieler in Payton und Gordon über 40%. Das ist genau das, was wir jetzt eben gerade gesagt haben. Du hast sehr wenig Zug zum Korb. Ich glaube, Aaron Gordon ist da durchaus ein Puzzleteil, was in der Zukunft für mehr sorgen kann. Da muss man natürlich auch abwarten, wie sich sein Schuss entwickelt. Das ist ja auch ein bisschen der Namensgeber des Teams, diese Tweener. Vielleicht für euch, manche von euch wissen es vielleicht nicht, Tweener wird man bezeichnet, wenn man zwischen zwei Positionen steht. Im Fall von Aaron Gordon ist er also eher ein Small Forward oder ist er ein Power Forward? Hat er Probleme, eventuell ein bisschen stärkere Spieler zu decken und dann aber auch gleichzeitig Probleme, wenn er schnelle Flügelspieler decken muss? Das sieht man tatsächlich häufiger in der Arbeitsbeschreibung der Spieler der Orlando Magic. Also was vielleicht, obwohl auch das Fluch und Segen sein kann, für die Orlando Magic spricht, sie haben 5 Spieler im Team, die mindestens 11, 3 und 3 auflegen. Also das Scoring und die Verantwortung und die Last ist auf mehrere Schultern gut verteilt und es gibt offensichtlich viele Spieler, die halt sowohl anständig passen, rebounden als auch scoren können, aber dann wieder der Fluch an der ganzen Geschichte. Es gibt halt auch keinen, der das Zepter so richtig in die Hand nimmt und auf den man sich, wenn das Spiel eng wird und wenn man unbedingt Scoring braucht, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Denn wir wollten ja nochmal über Tobias Harris sprechen. Mit seinem Vertrag, den er bekommen hat, sollte er eigentlich in die Rolle reinwachsen. Mit knapp 14 Punkten pro Spiel ist das aber bisher noch nicht so richtig geglückt, oder? Siehst du das anders? Total, da müssen dann eher 18 halt her. Ich meine, man kann das jetzt nicht nur am Scoring-Output messen natürlich, das muss organisch wachsen, wie es so schön heißt. Aber ja, für 64 Millionen für 4 Jahre, das ist natürlich schon happig. Der Vertrag ist recht teamfreundlich, jetzt auch im Hinblick auf den Salary Cap, der so stark steigen wird. Nach 2016 sinkt das Gehalt jeweils um 1 Million. Insofern ist das ein Vertrag, den man schon so geben kann. Aber auch Tobias Harris ist halt besagter Tweener. Ist er jetzt eher ein Dreier oder ist er ein Vierer? Bei Tobias Harris kann man auf jeden Fall sehen, dass er nicht die Schnelligkeit hat mit Flügelspielern, sei es auch ein Paul George zum Beispiel oder sowas, Schritt zu halten. Da wird er regelmäßig vorgeführt defensiv. Ja. Das heißt, man muss im Zweifel Smallball mit ihm spielen, wenn man wirklich maximal effizient sein möchte offensiv. Und auch das wird dann defensiv wieder zu Problemen kommen. Gerade wenn er jetzt mit Nikola Vucevic spielen sollte auf der 5, ist das defensiv betrachtet ein ziemlich schwacher Frontcourt. Ja, den Vertrag von Nikola Vucevic übrigens mit so ungefähr so 11 Millionen pro Jahr, den finde ich eigentlich ziemlich anständig. Also er ist ja noch derjenige, der so am nächsten zu irgendeiner, ja sag ich mal, 2010 Scoring- und Rebound-Statistik kommen könnte und soweit auch das Team so ein bisschen trägt und auch vom Talent her, glaube ich, das ist ein sehr guter Vertrag, aber wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, was du gerade so gesagt hast, also wir haben schon von 2 Tweenern gesprochen, wir haben von einem Backcourt gesprochen, der halt teilweise das Shooting immer noch nicht so richtig gefunden hat, dann auch so die Rolle noch nicht. Ich meine, erinnern wir uns, wie die Orlando Magic in dieser Saison angefangen haben, das war mit Victor Oladipo in der Starting 5, dann ist es besser gelaufen, als sie ihn rausgenommen haben und dann als 6. Mann genutzt haben. Dann haben sie ihn wieder in die Starting 5 gebracht. Also es ist auch nicht so eine richtige Konstanz. Und wenn du das jetzt mal zusammenfassen würdest, oder beziehungsweise das, was ich am Anfang gesagt habe, fehlt da noch ein Piece. Wo ist denn dann so der erste Angriffspunkt, wo du sagtest, okay, hier muss dann doch eine andere Lösung gefunden werden? Ja, also optimalerweise bräuchte jetzt halt einen Center oder einen Power Forward, der sich optimal mit Vucevic ergänzt. Du hast mit ihm, du hast es gesagt, einen Spieler, der die Punkte bringt. Du brauchst Punkte, gar keine Frage. Er ist offensiv sehr visiert. Und dann müsste man eben gucken, ob man bestenfalls eben defensiv starken Frontcourt-Spieler an Bord bringen kann, der noch schießen kann. Diese Spieler sind nur leider sehr begehrt momentan in der heutigen NBA. Deshalb wird es schwierig sein, so jemanden dann nach Orlando zu locken, auch wenn man vorangehend jetzt recht viel Capspace haben wird. Da muss man dann also gucken, ob man das über den Draft macht oder ob man dann auch irgendwann an seine Assets gehen muss. Man hat in Mario Hezonja einer unserer Favorites jetzt gedraftet, der aber ja sehr, sehr viele Schwierigkeiten hat bislang in der NBA Fuß zu fassen in seinem Rookie-Jahr. Ich glaube, das ist durchaus okay. Das braucht aber in den Spielen, ich hatte mir jetzt, ich sag mal, knapp zwei der drei Spiele diese Woche angeguckt, sieht das doch sehr hilflos teilweise aus, was Mario Sonja macht. Und da wird man, und da würde ich dich jetzt auch nochmal fragen wollen, ihn nicht unbedingt nächstes Jahr schon als vermeintlichen Evan Fournier-Ersatz einsetzen können. Nee, das ist nämlich auch eine Sache. Ich glaube, Evan Fournier spielt eigentlich noch eine recht starke Saison. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da in der Zukunft mit Sicherheit weiter auf Oladipo und Alfred Payton gesetzt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fournier weiter mit dieser Rolle zufrieden ist. Deswegen wird er wohl gehen. Er ist Unrestricted Free Agent im Sommer. Aber Assets haben sie ja eigentlich genug, wie du schon gesagt hast. Also ich bin auch mal gespannt, ob sie in unmittelbarer oder in nächster Zeit an eins da rangehen werden, um den Kader eben dann vielleicht auf der 4 oder der 5 nochmal zu verstärken. Aber um einen richtig guten Spieler zu kriegen, wie du, den du gerade so beschrieben hast, mit Defensive und einem Schuss und noch der Statur auch dementsprechend verteidigen zu können auf der 4 oder 5, da müsste wahrscheinlich schon ein Oladipo oder ein Alfred Payton vorhergegeben werden. Ich glaube, Sonja alleine als Assets wird da nicht reichen, um irgendjemanden hinterm Ofen vorzulocken. Ja, ist so ein bisschen wie letzte Woche bei den Boston Celtics. Du hast da so viele First-Round-Picks in deinem Team und bei keinem kannst du tatsächlich jetzt bislang sagen, dass das ein Star werden wird. Sind wahrscheinlich auch einige Drafts gewesen, die jetzt nicht so super waren, aber bislang ist nicht dieser Starspieler mit dabei gewesen oder vielleicht sogar auch dieser zweite Spieler, der dann eben dieser zweite Star sein könnte oder sich daran entwickelt. Da werden die Orlando Magic tatsächlich mittelfristig noch ein bisschen länger auf der Suche sein in den nächsten Jahren. Ich glaube, man hat mit Scott Skiles eine richtige Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, wieso Richard Vaughn letztes Jahr Coach geworden ist. Ich glaube, das wusste auch der Front Office von den Orlando Magic spätestens nach zwei Spielen. Das ist jetzt ein bisschen anders geworden. Man hat mit Scott Skiles einen ziemlich harten Hund, der durchaus bekannt ist, junge Spieler entwickeln zu können, wenn auch nicht unbedingt zu deren Amüsement. Von den Assistenzcoaches Monte Mathis, den ich noch ganz gut kenne, war, glaube ich, sogar Lead Assistant von Rick Carlisle, ist aus Dallas gekommen, was mich recht überrascht hat. Sieht für mich so ein bisschen danach aus, dass er mit ein paar jungen Spielern arbeiten wollte. Die hat man ja in Dallas nicht. Und insofern war ich in Dallas auch nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass irgendwie Devin Harris der jüngste Spieler bei uns ist, obwohl Devin Harris auch mittlerweile bestimmt schon seine 32 Jahre alt ist. Ja, Carlisle ist nicht so ein Fan von der Zielgruppe 20 bis 28, glaube ich. Ja, leider Gott. Also die sogenannten Millennials, das sind nicht so die, mit denen wir Carlisle gerne arbeitet. Ja, auch krass übrigens, Shabazz Napier, der ja per Trade gekommen ist von Miami, ich glaube auch für so gut wie gar nichts, ist schon 4 Jahre älter als Sesonja und hat nur ein Jahr mehr NBA auf dem Buckel. Wahnsinn. Mhm. Hat seine ganze College-Zeit ja total ausgenutzt, ne? Alle 4 Jahre. Ob der wohl noch in 2 Jahren in der Liga ist? Aber auch ein Indikator dafür, dass sie einfach da vielleicht ein bisschen ja proportional auch zu schlecht ausgewogen sind im Team. Ich meine, mit Napier, mit Oladipo, mit Hilsonia, mit Fournier, mit Watson, mit Alfred Payton, hast du jetzt so viele Guards und so viele junge Guards auch dazwischen, die brauchst du im Zweifel gar nicht alle. Also da ist es auf anderen Positionen doch, sind die Alarmglocken wesentlich lauter als auf den Guard-Positionen und da haben sie jetzt gefühlt 10 Spieler hingesteckt. Ja, ich finde, CJ Watson ist durchaus ein vernünftiges Signing. 3 Jahre, 15 Millionen. Ja. Ich bin eigentlich immer ein Fan geworden, hat einen sicheren Dreier, kann beide Guard-Positionen spielen. Ich glaube, das ist so ein bisschen okay. Oladipo hat noch nicht wirklich so einen sicheren Schuss, aber als Slasher ist er sehr effektiv, dass man eben Watson spielen lassen kann mit Payton und oder Oladipo. Gut. Was würdest du eigentlich sagen? Kommen die Orlando Magic, also Ausblick für diese Saison, 8. Platz oder nicht? Boah, nee. Also da sehe ich sie ehrlich gesagt nicht. Die gehen meiner Ansicht nach dieses Jahr erstmal überhaupt nirgendwo hin. Mhm. Und dann nächstes Jahr müssen wir wahrscheinlich dann wieder in den Preview-Pods darüber sprechen, dass es vielleicht dann dieses Jahr dann doch mal sein sollte. Ja, ich glaube auch. Also in diesem Jahr noch die Boston Celtics, vielleicht sogar die New York Knicks, dann auch die Charlotte Hornets, alle, die sich da gerade so um den 8. Platz streiten. Washington ist dann da noch zu nennen, die sind doch alle noch mal ein Stück stärker als die Orlando Magic. Vielleicht haben sie ja dann ein bisschen mehr Glück mit den Picks in diesem Jahr. Aber gut, dann sind wir soweit erstmal durch, glaube ich, oder? Habe ich was vergessen? Ja. Eine Sache noch übrigens, guckt euch mal, wenn ihr League Pass guckt, gibt es ja teilweise dann auch die Möglichkeit, sich vorher schon mal die Introduction anzugucken, also wenn die Spieler dann vorgestellt werden und ganz pathetisch die Hymne gespielt wird und sowas. Wenn ihr ein Atlanta Hawks Spiel guckt und ihr es noch nicht kennt, guckt es euch unbedingt an. Das ist wirklich so ein Spektakel. Die Atlanta Hawks haben einen neuen Projektor, glaube ich, seit Beginn der letzten Saison. Quasi der das gesamte Spielfeld wie soll ich das sagen, bespielt. Das heißt, die haben einen riesen Projektor auf das Spielfeld gesetzt. Hört sich jetzt sehr hölzern an, wie ich es anpreise, aber ist wirklich richtig, richtig cool, werden dann Highlights gespielt von der Starting Five und sowas und sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Kann man auch bei YouTube sich mal anschauen, dass man irgendwie dann Court Atlanta Hawks oder so haben. Sehr gut. Dann mache ich mich jetzt auf ins Internet und suche Herr der Ringe Analogien zu Tai Lu. Und großartig. Werde das mit der gewohnt designerischen Finesse dann wieder unter den Facebook-Post. Ja, wir sind bekannt für hochgradige artistische Kunst. Ja, sehr bekannt. Über die Stadtgrenzen von Düsseldorf und Shanghai hinaus. Zurecht. Dann ja, votet wieder fleißig weiter für das Team, was ihr in der nächsten Woche adoptiert haben wollt. Wir werden euch aber, wie gesagt, nochmal einen Reminder unter der Woche schicken. Ansonsten kommentiert, ob ihr das mit Bled anders seht, ob ihr andere Allstars habt, ob ihr sagt, den kann man doch gar nicht picken oder ob ihr generell eine andere Auffassung davon habt. Als TV-Tipp der Woche, das haben wir früher immer gemacht, bleibt dann für Dienstagabend, ist es, glaube ich, nur zu sagen, Golden State gegen San Antonio. Die beiden besten Teams in der ganzen NBA treffen aufeinander. Da bin ich mal gespannt, ob Golden State ihre erste Heimniederlage einfahren wird und ob Popovic Steph Curry das fürchten lehrt, dass er in Zukunft vielleicht doch wieder guckt, wenn er geworfen hat. Jo. Jo, alles klar. Dann bis nächste Woche from downtown. Reingehauen.